Schwarz beherrscht die bergischen Wälder, in der Nacht, in der Dunkelheit. Nur in der Höhle brennt noch Licht. Seid ihr alle da? Eine schwarze Kerze, zwei schwarze Kerzen, drei schwarze Kerzen, vier schwarze Kerzen, fünf schwarze Kerzen, sechs schwarze Kerzen, sieben schwarze Kerzen. Alle da. Prima. Schwefelhölzer ohne Mädchen. Auch da. Hirschhornschnitzel? Muss ich noch reiben. Eine Leckkröte. Vorhanden. Schmeckt. Hasenpfote? Hier. Fehlt noch der Hahnenfuß? Nur ein Fasanenfuß. Egal. Hahn ist Hahn. Necronomicon? Auch da. Magische Kreide. Die Kreide. Wo ist denn die Kreide? Ah, hier. Noch original verpackt. Kranderkreide. Dunkelgrau fluoreszent, praktisch wasserfest mit informierten Salzkristallen. Nachleuchtend. Ist aus versteinerten Anglerfischen aus der Kreidezeit. Gibt keine zuverlässigere. Jetzt das Pentagramm auf den Höhlenboden zeichnen. Kerzen an die Enden stellen, eine in die Mitte. Die äußeren fünf anzünden. Hirschhorn reiben muss ich noch hier. Wo ist denn? Ah, da ist sie ja. So, das muss reichen. Fehlt nur noch die Ampulle. Da ist sie ja. Hämorrhoidalblut einer männlichen Jungfrau gewonnen und abgefüllt während eines Blutmonds. Da kommt ein Mann echt schwer ran, ist unter Buding. Aber zum Glück gibt's Hexado Express. Fein, dann haben wir ja alles beisammen. Jetzt noch den Duftölständer über die mittlere Kerze stellen, das Blut auf den Stahlteller träufeln und mit Hirschhorn bestreuen. Was vergessen? Nö. Dann weiter im Text, sprich mit den Worten des Necronomicon. Salmai, Dalmai, Adonai, uns Kühlwalder ist im Hai. Spuckt der Hai sie nicht mehr aus, machen wir ihm den gar aus. Gar ist er noch lange nicht, darauf ist er nicht erpicht. Darum Hornblut auf den Teller, die Gedanken fließen schneller. Erst wenn die sechste Kerze brennt, man des Verstorbenen Namen nennt. Es spuckt die bittere Kröte aus und das Verstorbene kommt nach Haus. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 179, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ich habe zufällig einen Klimakatastrophenüberlebenden gechannelt. Der lebt äußerst spirituell in einer Höhle im Oberbergischen, also wird leben im Jahr 2115, denn die Klimakatastrophe steht noch aus, demnächst, aber dazu später mehr. Als ich neulich mit der Holden Urban schrittierte, kamen wir an einem Bestattungsinstitut vorbei. Schaufensterbummel für Morbide. Es gibt Kohleurnen, also Kohle aus dem Material Kohle. Wusste ich nicht. Glück auf. Und Biolehmurnen. Man wirbt mit reinster, unberührter Natur, handgeformt aus über 35 Millionen Jahre altem Naturstoff Lehm, made in Germany. Der Lehm oder die Urnen? Oder beides? Überhaupt, handgeformt und unberührt? Ich habe Fragen. Wie kann man mittels Hand formen, ohne zu berühren? Ein Wunder! Oder dünne Nitrilhandschuhe? Das ist dann gefühlsechtes Indirektberühren. Den krönenden Abschluss bietet jedoch der Erinnerungskristall. Eine teiltrübe Kristallkugel, angeblich mit DNA-Fragmenten aus der Asche geliebter Verstorbener. Glasmacher gemeistert selbstverständlich. Auf Anforderung. Ich will's gar nicht wissen, oder doch? Äschern die dich ein und entnehmen eine Prise aus der Asche für den Glasmacher? Wohin kommt der Rest? Kohleurne, Biolehmurne oder doch Restmülltonne? Oder überführen die dich in die Niederlande, veräschern da und streuen alles außer der Glaskugelprise an den Strand? Urne plus Glaskugel wäre das optimale Konzept. Dann haben alle einen öffentlichen Trauerort für die den Verblichenen oder der die Verbliebene die Kuschelkugel als Andenken. Was zum Anfassen quasi oder zum Streicheln in einsamen dunklen Nächten. Ob ich einfach mal vorbeigehe und mich informiere, frei nach dem Motto, ich eruiere meine Möglichkeiten für nach meinem Ableben. So eine Kohleurne hat auch was. Wenn's mal schlechte Zeiten gibt, hat die den besten Brennwert. Bei Lehm muss ich hingegen immer an Ghost, Nachricht von Sam, denken. Aber dann müsste meine Holde mit nassen Händen am Lehm der Urne rumfingern und nicht irgendwer Fremdes. Eine Kristallkugel hingegen? Ja, das wär was, aber kritisch betrachtet ist das ja quasi auch nur ein fettes Glasglobuli mit meiner DNA-Spur. Da machst du auch nix mehr draus. Das ist kein klonfähiges Ding wie die Harzmücke für Dinos. Das ist, wenn überhaupt, nur ein Hauch Aschekrümel in Glas und ob die DNA da überhaupt noch nachweisbar wäre, ist mehr als fraglich. Sicherheitshalber habe ich im Netz die Schmelztemperatur von Oligonukleotiden gesucht und nix verstanden. Sigmar Aldrich.com schreibt beispielsweise, Zitat, als Schmelztemperatur TM eines Oligonukleotids wird die Temperatur bezeichnet, bei der 50% des Oligonukleotids mit dessen perfektem Komplement duplexiert und 50% frei in Lösung ist. Die Kenntnis der TM ist für zahlreiche Verfahren in der Molekularbiologie, zum Beispiel PCR, Southern Blotting, In-Situ-Hybridisierung, von entscheidender Bedeutung. Zitat Ende. Klar, DNA kann man denaturieren, was aber rückgängig gemacht werden kann, bla, sofern alles irgendwo unter 100 Grad, fein. Kremiert wird man laut Internet jedoch irgendwo bei 1200 bis 1500 Grad Celsius und um 90 Minuten. Glas verformt sich ab 570 Grad. Alles fernab der 100 Grad. Wenn ich also kremiert und ein Teil meiner Asche in eine Glaskugel eingerührt würde, was von meiner DNA wäre da wirklich drin und könnte man eine DNA-Probe nehmen und unmissverständlich gesichert feststellen, dass da tatsächlich was von mir in dieser Kugel ist? Ich mutmaße, nein. Zack, brennt Kerze Nummer 7, die selbstentzündende Schwurbelkerze. Friedhof der Kuschelkugel. In dem Zusammenhang: Wenn man in Höhlen Kerzen anzündet, kommt das Verstorbene nicht wirklich und leibhaftig nach Hause. Nur als Geist. Und nur solange die Kerze brennt. Und zu Hause ist da, wo gerade die Kerze brennt. Dann kannst du dir nämlich nochmal überlegen, ob du den materialisieren lassen willst, also den Geist, oder lieber nicht. Wozu das gut sein soll? Warst du mal einsam? Also so richtig. Zum Beispiel nach einem weltumspannenden Ereignis. Meteoriteneinschlag, Pandemie, sowas. Die Menschheit ist dezimiert, kaum Ecken, an denen man überleben kann, nirgends richtige, echte Menschen in der Nähe. Jetzt nehmen wir mal an, dass du mit unendlich vielen Wesen in Kontakt treten kannst, weil du voll total medial esoterisch bist. Und du hast zufällig jemanden gechannelt. Ihr habt euch lange Zeit mediale Botschaften geschickt und irgendwie hast du das Gefühl, ihr seid mehr als nur Channel-Partner. Irgendwann willst du das Wesen vielleicht mal live treffen oder erstmal als Geist, um zu sehen, ob es das ist, was es vorgibt zu sein und nicht nur ein Dämon, der dich verarscht. Dann führst du das Ritual durch, wie schon hunderte Hexen vor dir oder Hexer, obwohl man letztere ja auch Zauberer nennt, aber das ist weiterführende schwarze Magie und geht weit über das Channeln hinaus. Ist auch ein bisschen kompliziert. Nicht wegen dem Zubehör, das konntest du früher einfach im Hexen- oder Erleuchtungsshop kaufen. Davon gab's einige, wenngleich da auch Scharlatane bei waren. Aber das Buch der Toten, das gibt's nicht so oft. Da dran zu kommen war immer das Problem und ohne geht's halt nicht. Das hat mir zumindest der Typ in der Höhle gesteckt, aber was weiß ich schon. Der hat das mutmaßlich durchgezogen bzw. wird das wohl durchziehen und nu kann ich den nicht mehr erreichen. Der Channel ist dicht. Der hebt quasi nicht mehr ab. Dabei hätte ich echt gern gewusst, wie sich das mit dem Klima entwickelt hat. Naja, Schwurbelkerze aus. Letzten Samstag machten wir eine Tagestour nach Aachen. Leider hatten wir nicht so viel Zeit für Sehenswürdigkeiten, weil wir uns mit Bekannten treffen wollten. Deshalb fiel der naheliegende Abstecher nach Kelmis aus, will sagen, den muss ich auf ein anderes Mal verschieben. Doch hört selbst. So, das ist jetzt nicht mehr weit. Hier ist ein Ausgang. Und ein Kassenautomat. Das ist ja gut, dass wir später... Hä? Schwere Jacques. So, ich denke, zum Dom ging es da irgendwie. Gucken wir mal. Frère-Roger-Straße. Das ist Bruder Roger. Ich glaube, ich werde die Mütze doch tragen. Bei Domparkhaus, das findet man ja leicht. Es ist Samstag, der 16.03.2024. Und wir befinden uns in Aachen. Ach, ach, ach. Ist hübsch hier, ne? Guck mal da, die engen Gässchen und so. Hat was. Wie heißt die hier? Spitzgässchen. Aha. Und guck mal, da hinten, ist das eine Magnolie? Blüht die schon? Oder ist das eine Kirsche? Bedauerlicherweise nieselt es leicht. Aber das ist ja echt der Hammer. Das ist eine Magnolie. Hey, guck mal, die leuchtet. Muss man gleich mal ein Foto machen. Aber erstmal hier vom Dom. Das Weltkulturdenkmal Aachener Dom. So, der Eingang ist da vorne vom Dom. Sein Handy auf lautlos stellen. Das wollen die auch. Dass man das macht. Ja, wir zählen jetzt zu einer. Kriegen da mit Sicherheit auch keine Karte für. Hast du denn gleich genug zum Doch, ich habe zwei, aber. Ja. Für Parkhaus. Das ist echt der Knaller, ey. Guck dir mal die ganzen Mosaike an, das ist ja der Wahnsinn. Im Dom selbst war nicht viel aufzunehmen. Ich habe mir die Bereiche angeschaut, die ohne Führung erreichbar waren und einige Fotos gemacht. Veröffentlichen darf ich die allerdings nicht, genauso wenig wie Ton- oder Videomaterial, zum Beispiel aus Messen oder Führungen. Dafür benötigt man laut Hausordnung eine offizielle Genehmigung. Also habe ich hier und dort die Hand aufgelegt und den Hauch der Geschichte resorbiert. Ja... Ich muss manchmal Dinge immer gerne anfassen. Einfach nur, damit man wirklich muss sich da mal erden. Ich mag das. Macht ihr das auch? An geschichtsträchtigen Orten oder alten Bauwerken die Hand auflegen und die Augen schließen? bewusst Strukturen fühlen, kurz innehalten und darüber nachdenken, wer daran gearbeitet hat und was das Bauwerk, der Gegenstand oder meinetwegen auch der 100 Jahre alte Baum schon gesehen oder erlebt hat, sich fragen, was das Objekt erzählen könnte oder würde, wenn es sehen, hören und sprechen könnte, wer exakt diese Stelle schon vor mir berührte und was wohl aus der Person geworden ist. Es ist ein bewussteres Erleben als nur zu schauen. Es entsteht eine Art Verbindung zwischen dir und dem Objekt und du wirst Teil davon, Teil seiner Geschichte, während unzählige Neutrinos dich und das Objekt durchströmen. Halte diese Vorstellung mal kurz fest. Beispielsweise stehst du da vor einer jahrhundertealten Grabplatte und legst deine Hand auf. Ein Neutrino brettert aus dem Weltall an, passiert deine Hand, dann die Grabplatte, dann unseren Planeten und tritt wieder aus ins Weltall. Ein anderes passiert zuerst die Grabplatte, dann deine Hand, danach deinen Kopf, völlig egal, liegt immer an der Flugbahn. Und die Chance, dass es mit irgendeinem Gegenstand interagiert, ist relativ gering. Die Frage ist, ob dem tatsächlich so ist. Hat möglicherweise das erste Neutrino die Grabplatte informiert oder das zweite mich? Wie klein könnte so eine Information sein in Anbetracht der Neutrino-Größe oder Masse? Oder passiert es gar zuweilen, dass vielleicht ein Elektron eines Atoms deines Körpers an das Objekt abgegeben wird oder umgekehrt? Spürst du gerade eher einen wohligen Schwurbel oder eher einen schwurbeligen Schauder? Wie auch immer, eine interessante Vorstellung, aber den Neutrinos ist es mutmaßlich vollkommen egal und deinem Körper und dem jeweiligen Gegenstand auch. Solltest du das anders sehen, überlege, was es mit dir macht, wenn so ein Neutrino dank optimaler Flugbahn erst durch den Hundehaufen, den Hund, das Herrchen und dann durch dich fliegt, während du im Wald daran vorbeigehst. Okay, zu viel Information. Dennoch stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob man informierte Gegenstände wie zum Beispiel Wasser auch desinformieren kann. Ja, die Esoterik ist ein weites Feld. Zurück zum Handauflegen. Ich weiß nicht, ob oder was da gegebenenfalls passiert. Ist mir auch Latte. Tatsache ist, ich kann mich auf diese Weise langfristiger an Dinge erinnern. Nach Verlassen des Sakralbaus wollte ich zwei virtuelle Caches suchen. Zuvor fand ich jedoch das Final eines anderen Caches in der Nähe des Doms. Es war eine Box in Form eines Zahlenschlosses an exponierter Stelle. Da wollte ich nicht experimentell längere Zeit rumfrickeln, darum ließ ich sie in Ruhe und widmete mich dem ersten Virtual. Es ist wunderschön, ich stehe hier am Dom. Die Magnolien blühen mitten in Aachen. Teilweise ähnlich schwarz wie der Kölner Dom, aber die Heiligen sind schön sauber gemacht, also hell. Was ist denn hier für eine Säule? Hier gibt es auch Caches, glaube ich. Ja. Wasserspeier der gotischen Chorhalle des Aachener Doms. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an der gotischen Chorhalle des Aachener Doms 1994 bis 2000 mussten auch vier angerissene Wasserspeier erneuert werden. Zum 1200-jährigen Jubiläum des Domes im Jahr 2000 konnten mit freundlicher Unterstützung der Aachener Verlagsgesellschaft diese vier Wasserspeier nach den Originalstücken ersetzt werden. Das Final eines Geocaches. Wahrscheinlich hier der vom Dom, aber dummerweise haben wir da keine Lösung. Das ist ein Zahlenschloss. Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, du sagst, sie wären Geocaches. Mal schauen. Ja, ich hatte geguckt. Ein einfacheres. Irgendwas einfacheres, ansonsten einen Kaffee trinken. Deine Dings haben sich noch nicht gemeldet. Ich habe jetzt hier mal Tradi, Letterbox mache ich mal weg. Earthcache mache ich mal weg, Webcam lasse ich dran, Virtual lasse ich auch dran, Verago muss ich weg. Mal gucken. Wir haben hier einen Mystery, ja, ein Virtual. Das Problem ist, da können wir mal hingehen. Ein Theater. Mhm. Nicht hier der Brunnen. Virtual Cache. So, ich gehe mal auf eine Beschreibung. Puppenbrunnen. Ja, der war hinter uns. So, ein Puppenbrunnen? Ja, Puppenbrunnen war dahin. Dann gehen wir dahin. Ja, können wir mal gucken, was wir da machen müssen. Bewegliche Gelenke, verschiedene Posen, bla bla. Mach ein Foto von der aktuellen Pose einer der Figuren. Hängt das Foto an unserer Lok. Lass die Puppen tanzen. Ich brauche jetzt mal eine, die eingestellt ist. Darf ich mal kurz ein Foto machen, bitte? Danke. Da muss die Leute jetzt ein bisschen rausnehmen. Aber das ist ja mal was. Warten wir mal, bis die mit ihrer Erzählung da fertig ist. Dann. So, also was war jetzt nochmal? Macht ein Foto. Hängt das Foto an eurer Lok. Also hier steht tatsächlich der Kasch, bla bla, stellt zum, also alternativ, lasst die Puppen tanzen, inszeniert eine Szene, aber hier steht knallhart, macht, der Kasch ist selbst virtuell, ihr müsst eine Vor-Ort-Aufgabe, macht ein Foto von der aktuellen Pose einer der Figuren, damit dokumentiert ihr sozusagen eine Momentaufnahme aus dem Fluss ihrer ständigen Veränderung. Hängt das Foto an eurer Lok, Hinweis nur selbst vor Ort gemachte Fotos sind gültig. Bam. Ne? Haben wir. So, dann haben wir den ja quasi. Ah, guck mal, was wir sonst noch haben. Ja, es gibt nur einen Virtual Reward, aber das ist der virtuelle Karl, der ist größer. Dann gibt es hier noch einen, das Barkauf. Barkauf Kaiserbad, da kann man auch nochmal hingehen. Da 129 Meter, Karte, ja, da sind dann die Stationen, ne, wo man hin muss. So, und wir sind jetzt hier, also das ist da eben Hof und dann Dings. Ist das jetzt die Puppenrundführung oder was? Gehen wir jetzt richtig oder gehen wir jetzt falsch? Ah, sieht richtig aus. Also hier ist eine Aufgabe. Mein Problem ist, ich muss hier gleichzeitig die Dinger suchen, aber auch von der Beschreibung her, das ist doof. Mhm. So, Beschreibung, also. Es gibt nämlich vier Dinger, die wir haben. Das ist hier beim Neubau des Kaiserbad, wurde im Innenblatt der Wasserkunst angelegt. Vor dem ursprünglichen Entwurf mit den großen Kieselsteinen, der inzwischen noch mit Wasser gefüllt ist, war nicht viel übrig gegeben. Zugeben, bla. Darum entfallen C und D. Aha. Rechts vom Barkauf siehst du das rote Buch, bis also. Das hier, das scheint zu entfallen. Dann, nee, Moment, da ist Platz der Wasserkunst, das entfällt. Hier sind wir bei RP2. Beim Neubau, wurde im Innenhof. Ja, aber das ist doch hier Platz der Wasserkunst. Rotes Haus Büchel. Was ist das? Kristallweiche Maueranker. Nee, das Haus Büchel, das sind diese Maueranker. Das könnte das sein. Haus Büchel? Weiß ich nicht. Oh, das ist noch ein anderes. Also wir sind jetzt hier. Das ist RP4. Ja, so. Wir müssen mal zu dem Barkauf selber gehen wahrscheinlich. Weil das, ich weiß nicht, ob das hier der Platz ist. Was, hast du die Beschreibung? Ja, aber das bringt nicht. Ja, es gibt vier Punkte. Ja. Ja, aber wir müssen nur wissen, welcher das ist. Das Raubtiergebiss und dann der Kaiserbad ist ja ein C und D ist ja nicht. So. Und dann die Maueranker und dann ja, Nail. Aber ist das hier das Ding mit den roten Dingern oder das da unten? Ich weiß ja nicht, was hier was ist. Ackerbräu. Also grundsätzlich ist das ja noch 60 weg. Wo sind wir denn hier? Naja, aber welches ist welches Haus? So, Maueranker Frontseite. 1, 2, 3. Also, kannst du bei dem Ding mal vorne vom Raubtiergebiss von unten mit Blitzen Foto machen. Wir brauchen die Schneide und die Dingenszähne. Das ist das Problem. Ist ein Blitz? Man sieht aber nichts. Wo finde ich die Fotos? Da? Ja, da kannst du mal draufklicken. Ach, müssen wir auch mal aufhellen. Bearbeiten und aufhellen. Also man kann es ja ansatzweise sehen, das kann man aufziehen. Okay. Müsste klappen. Na gut. So, dann gibt es hier irgendwie einen Durchgang. Wo ist denn der? Da vorne? Da runter. Wir gehen mal da runter. Wir sind jetzt hier falsch. Wir müssten eigentlich da zu diesem Durchgang. Da kommt man aber nicht hin. Oder ist das da? Ist das der Durchgang? Nee, doch. Nee, der ist zu. Genau. Also da kommt man nicht hin. Das ist C und D, was nicht. Genau, also müssen wir hier hin. Das ist da, wo wir Platz der Wasserkunst, ja. Ja, hier hinten, dieses Haus gibt es noch. Ja. Barrierefreier Punkt. Nee, es gibt noch einen. Wir sind hier an einem Punkt, hier ist der Durchgang. Aber was müssen wir denn jetzt noch alles wissen? Also, der Künstler, die Skulptur, Raubtier, Schneidezähne. Neubau, altes Kaiserbad, ist egal. Ne? Wasserkunst ist nicht zugänglich, C und D entfällt. Und dann rechts siehst du das Rote Haus, Büschel, Baudenkmal, bla, gibt es Abweichler. Ich habe 6 S-förmige Maueranker gesehen, aber ich würde jetzt sagen, 3 sind abweichend. Warte mal, gibt es in beiden zur Seite aus, zur Straße ausgerechnet Fassaden? Wie viele weisen eine Abweichung ausreichend aus? Ja, ich habe da mal Fotos gemacht. Also wir haben S-förmig. Wir haben oben einen, der ist ganz oben, einer ist im Giebel. Hä? Oben ist ganz einer im Giebel, da ist so ein runder drin. So ein halbrunder. Oberhalb dieses viereckigen. Aber das ist doch, Dingens. Es geht doch um dieses Barhus da. Es ist die rote Hütte da, oder nicht? Nein, eigentlich war dieses Barhus da. Also. Das war da, wo hier, da, wir da, standen. Da. Das, hier ist dieses Vieh, hier sind wir jetzt und das ist das Rote Haus. War die 13. Das ist das Rote Haus und das Rote Haus ist das. Das ist aber doch weiter weg. Nö. Wie viele Meter sind das? 35 Meter von hier. Ja, das ist unsere Grundstückslänge. Grundstück bei uns ist 40 Meter. Das ist, natürlich ist es das, ich bin ja eben da gewesen. Also ich habe zu RP2 47 Meter. Ja, ist auch Grundstückslänge. Dann geh da hin und dann wird es kürzer. Es waren 13 Meter, als ich da hinten an diesem Haus war. Komm gucken. 72. Wenn du jetzt hier mal guckst. Da ist ein Punkt, aber nicht das, was ich meinte. Ja, aber wenn ich hier auf diesen Punkt klicke, da auf den Punkt, dann steht da... RP3. Ja, das Rote Haus. Notiz, Rotes Haus. Und was ist RP2? Und da, wo wir eben waren, RP1 war der Durchgang zum Platz. RP2 brauche ich. Und RP4 ist Platz der Wasserkunst. Und RP2, da waren wir eben. Das war aber der barrierefreie Punkt zum Platz der Wasserkunst. Da kommen wir nicht hin. So, und hier haben wir Abweichler. So, und hier haben wir jetzt insofern Abweichler, dass wir sagen, okay. Also, der da oben ist kein S. Ne? Der ist entgegengesetzt. Einer. Weil oben das Ding ist ein Halbmond. Was? Oben im Giebel, ganz oben unterm Dach, im Giebel. Hä? Das ist ja keine S-Form. Nein, was ist die Abweichung zur S-Form? Es geht um Maueranker und wie viele gibt es mit einer Abweichung zur S-Form? Nicht S-förmige, sondern Abweichler. Und das da oben ist ein Maueranker. Die meisten dieser S-förmigen Eisen sind gleich ausgerichtet. Wie viele beliebig ausgerichtete S-förmige Maueranker gibt es? Wie viele davon weisen eine abweichende Ausrichtung auf? Es geht lediglich um die S-förmigen Anker. Na gut, dann schauen wir mal, ob das so ist. Haben wir denn dann alles? Müssen wir eine Mail schreiben können. Ja. An A, B, also mit AB für die Oberkiefer- und Unterkiefer-Schneidezähne. Muss man gucken. Und dann E und F sind, obwohl das kann ja nie sein. Müssen wir sonst noch was zum Foto oder was? Nee. Warte mal, schicke eine Mail. Kaschnamen. Bekommst du umgehend Antwort. Für deinen Log ein Bild von dir. Geocaching zusammen mit dem Backhof. Auf deinen Schultern. Log von dir oder deinem Geocaching zusammen mit dem Backhof. Ah, da musst du das mich also von... Bekannten Hose auf dem Backhof. Ja, komm, dann mach ein Foto von mir. Und ich mal eins von dir. Wirklich auf den Schultern. Ist ja egal, hast du hier auch nicht. Naja, so. Wie viel Zeit haben wir noch? Gucken, ob wir jetzt nochmal an den Brunnen können oder ob da jetzt gerade wieder irgendwas ist. Die Ergebnisse in der Tasche wollte meine Holde ein Käffchen trinken, doch das erwies sich zunächst schwieriger als gedacht. Ja, dann... magst du hin? Kaffee ist mal zum Ding dazu. Ja, aber nicht so zu. Ja, weiß ich nicht. So ein draußen Ding. Nee, nicht draußen. Deswegen. Das Schlimme hier ist, also hier scheint ja so ziemlich jeder Zweite die ganze Zeit zu husten. Finde ich als ganz schlimm. Sieht voll aus. Flammkuchen Dinette. Boutique-Restaurant-Bar. Oder warte mal, da vorne ist eine, ah nee, das ist nur eine Rösterei, oder gibt es da auch Kaffee? Da gibt es auch Kaffee. Also hier ist die Vorführung. Ach so, und da ist die Kaffeerösterei. Die haben also wahrscheinlich keine Gaststube oder was. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Vielleicht finden wir da oben raus. Muss ja nicht immer direkt das Erste sein. Frische Dorade. Lachs, Dingsi, Bumsi. Noch eine Kirche. Also, Kirchen haben sie hier genug. Der Hühnermarkt. Hexentag. Haxentag. Ich dachte Hexentag. Ja, das sieht auch recht voll aus. In Café. Das sind halt Mohrenköpfe. Hui, Mohrenköpfe, lecker. Also hier ist überall, haben die hier was, aber ist halt kalt. Was gibt es hier? Harmonie ist zu. Butter heiße Getränke gibt. Wird es kälter. Ja, wird kalt. Ich hoffe, man kann da rein. Gucken wir mal, ob da drin noch was frei ist. Ah, sieht voll aus. Bitte? Suchen Sie einfach den Platz fürs Rein. Okay, danke. Hallo. Hallo. Den? Meine Holde hatte einen Ingwertee gereicht in einem Teeglas. Als sie den Deckel abhob, mutete es mich an, als hätte man eine fette Telanzie in heißem Wasser ertränkt. Dazu gab es Honig. Ich hatte einen Kaffee, der ein Hauch stärker hätte sein können. Anschließend ging's hinaus auf den Karlsplatz, wo ich ein überaus interessantes Geschäft erblickte. Das ist natürlich... Ja, dat... Würde dem Frank jetzt gefallen. Modellbahnzinter, das ist ja der Knaller. Oh, guck mal hier. Das Ecto 1. Oder hier die Time Machine. Oder die Blues Brother Karre. Ist ja der Hammer. Das A-Team Auto. Guck mal, was die hier alles haben. A-Team ist ja auch cool. Den Rest nehmen wir ja keinen. Aber hier, guck da. Da gibt's Fast and Furious. Ja, Der Dodge Charger. Der Jeep Gladiator und der Toyota GR Supra. Und da oben gibt es die, guck mal da, die Batmobile. Und der Dark Knight Tumbler für... Cool. Gehen wir doch mal gucken, ob es da Mantas gibt. Da gehen wir einfach mal rein. Spielzeug. Das ist der Knaller. Boah, der Dodge Supra. Die haben hier schöne Autos, ey. Guck mal, ein Taunus in grün. Ist das ein schöner Laden. Ich habe drin nicht nach einem Manta, sondern nach einem Subaru-Modell gefragt. Leider nicht zu kriegen. Also sind wir wieder raus. Ja, hübsch hier. Echt. Hübsch, hübsch, hübsch. So, Viertel vor zwei. Hier gibt es Samen. Ja. Das ist gut, den Samenspender. Guck mal, da wäre auch ein Starbucks gewesen. Ja. Gut, dass wir da nicht drin waren. Das war mir klar, ich gehe nicht freiwillig in Starbucks. Zum goldenen Einhorn. Aber am besten finde ich ja hier auf dem Platz Karls Café. Ja, Karls das Wirtshaus. Ist, nee, genau, Karls Wirtshaus. Ach, jetzt fallen da sogar schon von alleine die Blumen aus dem Ding. Also in China fällt ein Sack Reis um und hier fallen die Primeln, Primeln aus dem Regal. Das ist der Knaller. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, kriegst du hier jetzt hier irgendwie wegen Frühling von den... Kannst du dir irgendwo hier was mitnehmen, ne? Ja, so ein Blümchen oder... Ja, hier passieren Dinge in diesem Ort. Aachen heißt der. Ich weiß nicht, wie hier was heißt. Aber hier gibt es ein Grashaus, guck mal. 280 Meter, da kannst du Weed kaufen oder so. Das Grashaus. Aha. Was ist denn hier jetzt? Das Rathaus. Der Karlspreis wird hier auch gotischer Stadtpalast. Und wegen dem Brunnen steht hier nichts, ne? Ein gotischer Stadtpalast. Ja, hier werden die Könige gekrönt, aber wir haben keine Könige mehr, also wird auch keiner gekrönt. Pech gehabt. So sieht's aus. Dann ist das so. Hier gibt es auch den Karlshof. Aha. Beeren sind, aber kein Apfel. Genau das habe ich auch gedacht. Habe ich eben schon mal gedacht. Ja. Schade, kein Apfelkorn. So. Kein saurer Apfel. So, so. Ja, jetzt stehen wir hier. Ja. Unfassbar. Zum Postwagen. 19, ach so. Das letzte historische Holzhaus Aachens musste nach dem Stadtbrand 1656 neu aufgebaut werden. 1902 als Gaststätte Till Eulenspiegel eröffnet. Wegen seines Aussehens heißt das Gebäude seit 1911 Postwagen. Tja, ja, eigentlich wollten wir uns hier mit Leuten treffen, aber Osterkinder. Oh Gott, oh Gott. Inspirationen aus Aachen. Bei Gelegenheit müssen wir nochmal hin, vielleicht mal einen ganzen Tag Sehenswürdigkeiten mit Domführung und dem Abstecher nach Kelmis und Neumoresnet. Aus Gründen aber, das wird eine andere Geschichte. Sonntag sind wir dann zur Abwechslung über den Brungast spaziert. Wir wählten die Route über den Steinbruch. Bekanntermaßen kommt man zuvor an einer Wiese mit freilaufenden Hühnern und an einem Grundstück mit ebensolchen vorbei. Letzteres war immer sehr geruchsintensiv und ist es noch. Diesmal war allerdings kein einziges Huhn zu sehen. Dabei, also bei dieser Wanderung, kamen wir an einer der Audiostationen des Steinhauer Pfads vorbei. Ich glaube mich zu erinnern, dass die vor einer Weile mal defekt war. Ich sage wahr, denn sie hat eine neue Kurbel bekommen, beziehungsweise an die Stelle der alten Kurbel ist ein Kurbelrad getreten. Auch hat sich der Kurbelradius vergrößert. Vielleicht wurde bei dieser Gelegenheit auch der Dynamo getauscht, denn man musste kürzer kurbeln, um den Akku zu laden, was durch eine rot-grüne LED angezeigt wurde. Schön, dass Interessierte sich das jetzt wieder vor Ort anhören können. Ältere HörerInnen dieses Podcasts erinnern sich vielleicht an die entsprechende Konserve. Ebenso gegebenenfalls daran, dass wir beim letzten Brungers-Spaziergang ein neues Brunnenrohr fanden, einbetoniert in Betonringen mit dreieckigem Stahlrohrschutz. Wir fragten uns, was es sein könne, die älteren HörerInnen erinnern sich. Diesmal fanden wir noch eins, weiter oberhalb am Steinhauer Pfad in der Nähe zum Abzweig zur Aussichtsplattform. Dort lag immer ein schwerer Bruchstein, damit der Weg nicht mit mehr als zweirädrigen Fahrzeugen befahren werden konnte. Jetzt passt dort locker ein LKW durch, denn der Stein wurde mit schwerem Gerät beiseite geräumt. Ich habe kurz die Koordinaten erfasst und bin dann wieder auf den Hauptweg zurückgekehrt, denn wir wollten zum dicken Herrgott und von dort die Straße zwischen den Brüchen hindurch talwärts gehen. Zuvor kamen wir an einer Schutzhütte vorbei. Der alte Drahtgittermüllkorb wurde kürzlich durch eine kleine Mülltonne ersetzt, die an der Seitenwand angekettet ist. Sinnvoll, denn der Weg ist stark frequentiert. Zum Beispiel von Radfahrern, die nebeneinander talwärts brausen. Fußgänger, wie meine Holde oder ich, die den Weg ebenfalls nutzen, sind denen relativ latte, wie wir erfahren mussten. Sie blieben nebeneinander, trotz dass sie nur so knapp 30 cm Abstand zum Vorbeifahren hatten. Tja nun. Zukünftig sollte ich sicherheitshalber besser wieder Trekkingstöcke mitführen. Bevor ich's vergesse, habe ich noch ein Update zum Abenteuer der alten Männer. Ja, ihr hört richtig, wir werden uns tatsächlich demnächst an einem geheimen Ort treffen, um zu zweit das ultimative Geocaching-Abenteuer zu bestreiten. Zwei alte weiße Männer, der eine dick, der andere dünn, auf Dosenjagd im Auto durch die Nacht, durch die Dunkelheit. Sofern die Lampen nicht funktionieren, ansonsten wird's doch ziemlich hell. Und mit diesem Bombenteaser endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 179 vom 21.03.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.